bist lebendig, du bist real und deine Gegenwart ist hier. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns zu Jesus ziehst, dass du uns in die Begegnung mit ihm ziehst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns mit der Wolke seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit überschattest, dass du zugleich den Blick unserer Augen ganz und gar auf Jesus richtest. So wie der Vater in diesem Erlebnis der Verklärung auf dem Berg. Was heißt es, die Wolke kam und sie überschattete sie. Und dann kam eine Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte diese unabgelenkte Aufmerksamkeit unseres Herzens heute Abend auf Jesus richten. Er möchte, dass du wirklich unabgelenkt auf ihn schaust, dass du ihn siehst, also den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Verherrlichten. Aus ihm kommt alles, was wir brauchen. Jede Führung, jede Klarheit, jede Kraft, jede Fülle, jede Erfüllung, jede Heilung, jede Freisetzung, alles kommt aus ihm. Deswegen schau auf ihn heute Abend, schau auf Jesus. Sieh nur ihn alleine. Weißt du, er möchte mit dir sprechen heute Abend. Aber er kann nur mit dir sprechen, wenn er deine unabgelenkte Aufmerksamkeit hat. Er macht nicht anderen Stimmen Konkurrenz, indem er versucht, andere Stimmen zu überschreien, denen du nebenbei noch zuhörst, sondern er möchte deine unabgelenkte Aufmerksamkeit. Also gerade jetzt richte deine unabgelenkte Aufmerksamkeit auf ihn. Lass uns alle unsere unabgelenkte Aufmerksamkeit auf ihn richten, auch über Livestream. Richte deine unabgelenkte Aufmerksamkeit auf ihn, gerade jetzt. Er möchte mit dir reden. Er möchte mit dir sprechen. Halleluja. Dann fang einfach an, mit ihm zu reden. Wenn du ihn im Blick hast, fang einfach an, mit ihm zu reden. Schütt ihm dein Herz aus. Sag ihm, was dir auf dem Herzen ist, worüber du mit ihm sprechen möchtest. Stell ihm eine Frage vielleicht. Er wird dir antworten. Beginn einfach mit ihm zu sprechen. Weißt du, er ist hier. Jesus. Oh. Oh. Wir lieben dich, ja. Was willst du mir sagen? Oder vielleicht musst du zuerst was loswerden, was du ihm sagen willst. Aber dann gib ihm auch den Raum, zu dir zu sprechen. Red nicht du nur die ganze Zeit. Dann gib ihm Raum, auch zu dir zu reden. bittest du ihn um Vergebung, wo du ihm nicht vertraut hast oder wo du dich ablenken hast lassen von den Sorgen und den Ängsten und den Bergen und den Umständen. Und du kehrst um zu ihm, zu seinem Herzen und sagst, Herr, danke, dass du treu bist, selbst wenn ich untreu bin. Danke, dass dein Herz für mich offen ist, dass ich jederzeit zu dir kommen kann, mit dir reden kann und dass du mit mir redest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gerade auch wie bei einigen, wie wirklich Entlastung kommt. Wo du ihm deine Lasten gegeben hast, da kommt jetzt, gerade jetzt, Entlastung, Entlastung deiner Seele. Aber auch Entlastung deines Körpers. Halleluja. Bei einigen verschwinden auch physische Schmerzen, Druck auf deinen Schultern, Verspannungen im Nacken. Druck auf der Wirbelsäule, auf den Bandscheiben verschwindet jetzt gerade, auf den Kniegelenken, auf deinen Hüften. Deine Streben bist du geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Dein Geist neu ausgießen. Halleluja. einzuatmen in seiner Gegenwart. Oh, das ist eine neue Erfüllung in seiner Gegenwart. Und da ist sein Reden in seiner Gegenwart. Er redet immer noch zu einigen, auch über Livestream. Jesus allein. Jesus. Jesus, wir schauen auf dich. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke. Danke. Halleluja. Viele berührt, einige sicherlich auch geheilt. Ja, wen von euch hat Jesus berührt? Streck einfach mal deine Hand aus, einfach, dass ich sehen kann. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer von euch, die ihr hier seid, ich weiß, die über Livestream kann ich nicht sehen, aber es sind sicher auch viele. Aber wer von euch kann sagen, dass körperliche Symptome, die da waren, entweder deutlich schwächer geworden sind oder verschwunden sind? Streck einfach mal deine Hand aus, wenn du das sehen kannst. Körperliche Symptome. Schreib uns eine E-Mail, wenn du zuschaust, weil ich weiß, es sind einige, die von körperlichen Symptomen befreit worden sind. Also schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, gib mal Jesus mal die Ehre. Halleluja. Danke, Herr, du bist hier. Ah, danke, danke, danke, danke, danke. Und jetzt wird er weiter zu uns sprechen. Er hat zu dir persönlich geredet. Ich sage immer, wenn er zu dir persönlich was geredet hat, habe ich letzte Woche schon gesagt, dann schreib es wirklich gleich auf, dass du es nicht vergisst. Tipp es in dein Handy ein oder schreib es auf einen Zettel, was er dir gezeigt hat, dass du wirklich, wirklich es nicht vergisst. Also schreib es auf, was er dir gesagt hat. Und dann wird er weiter zu dir reden, jetzt gleich durch das Wort Gottes. Ja, auch nochmal sorry für alle, die über Livestream zuschauen. Der Livestream ist zwischendurch mal abgebrochen. Ihr müsst auf diesen neuen Link klicken über unsere E-Mail. Ihr habt einen neuen Livestream-Link bekommen. Ich hoffe, dass wir alle wieder gewinnen, die zwischendurch verloren gegangen sind. Also sagt es weiter an diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben. Es gibt einen neuen Link für den Livestream. Der läuft. Halleluja. Und jetzt freuen wir uns drauf über eine weitere Stunde zum Thema Neuer und Alter Bund. Halleluja. Geben wir mal der Irina einen kräftigen Applaus. Neuer und alter Bund, das ist ein super Thema. Also hört gut zu. Halleluja. Wer hat gespürt, dass eben die Atmosphäre und die Atmosphäre, die noch da ist, dass das der neue Bund ist? Ja. Oh, er ist der Stifter des neuen Bundes. Jesus hat uns den neuen, besseren Bund mit besseren Verheißungen, Hebräer 8,6, gestiftet. Er hat uns sich selbst gegeben. Und damit hat er uns alles gegeben und hat uns den neuen Bund gegeben. Und wir feiern diesen neuen Bund immer wieder, wenn wir Abendmahl feiern und sind so unendlich dankbar für den neuen Bund. Halleluja, weil er ist einfach in allem besser, weil Jesus einfach aufgetaucht ist und gekommen ist. Und weil wir jetzt ein Leben in seiner Gegenwart leben können, das ist, würde ich sagen, das Allerbeste. Also Schuld wurde uns vergeben, sein Blut hat er vergossen. Und wir können hier, wir haben jetzt ungehinderten Zugang zu unserem Herrn, zu unserem Gott. Scham gibt es nicht mehr, tu jede Scham weg, weil er ist auch dafür gestorben, für jede Scham. Ich hatte so den Eindruck im Lobpreis, aber jede Scham, oh, Jesus nimmt sie weg. Streck dich nochmal, auch wenn es dich betrifft, in irgendeiner Weise, streck dich aus und sag, danke Herr, dass du jede Scham weggenommen hast, dass ich nicht mehr unter Scham leiden muss, dass ich mich nicht mehr verbergen muss vor dir, weil ich so beschmutzt bin oder ich mich so beschmutzt fühle, sondern danke Herr, dass du diese Scham jetzt wirklich überall wegnimmst, jede Scham, nicht hundertprozentig zu sein, nicht perfekt zu sein, was falsch gemacht zu haben, deinen Ansprüchen nicht genügen zu können. Herr, wir tun das wirklich jetzt weg. Danke, Herr. Und jede Scham geht jetzt, jede Scham. Danke, Herr, dass du das wegnimmst, Herr, mit deiner Liebe. Herr, ich danke dir, dass wir ja nackt und bloß zu dir kommen. Wir müssen dir nichts beweisen, wir müssen dir nichts bringen, sondern wir kommen einfach zu dir, wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du jede Scham wegnimmst und heilst auch. Halleluja, sodass wir nicht mehr mit verdecktem, mit verschränkten Armen zu dir kommen müssen, weil wir uns verstecken müssen, sondern mit offenen Armen frei in deiner Gegenwart. Oh, danke, Herr. Danke, er ist so gut. Liebst du ihn? Liebst du deinen Herrn? Oh, Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich für den neuen Bund, der auf Gnade basiert. Nicht auf dem Gesetz. Halleluja. Die Gnade ist da. Und wir wollen uns weiter anschauen noch, was es in den vom Alten in den Neuen Bund geschafft hat oder ein bisschen geschafft hat oder was modifiziert wurde. Wir haben ja schon einige Punkte angesprochen. Kannst gerne nachhören auch nochmal in den Stunden, die wir hatten. Ich möchte nochmal auf Heilung eingehen, noch mal kurz. Das nochmal wiederholen. Wie Gott im Alten Bund Heilung, zur Heilung stand. Wollte Gott im Alten Bund heilen? Wollte er die Menschen heilen? Ja, Gott wollte, auch im Alten Bund von Anfang an, wollte er die Menschen heilen. Sein Wille, sein Plan war immer zu heilen. Und er hat diese größte Heilung, die es je gab, und ich liebe es, als er die Menschen aus Ägypten, also sein Volk aus Ägypten rausgeführt hat, heißt es, es war kein Strauchender, kein Kranker war unter ihnen, sondern sie waren alle gesund, als sie aus Ägypten ins knapp vor das verheißene Land gebracht hat. Und sie wurden, muss man sagen, nur dadurch immer wieder krank, muss man sagen, wenn sie nicht gehorsam waren, wenn sie gemurrt haben und gemotzt haben und sauer auf Gott waren und Anklagen gegen ihn hatten. Denn der alte Bund war ein Gehorsamsbund. Und es hieß im alten Bund, wenn du das und das tust, dann wirst du gesegnet sein. Und wenn du das und das nicht tust, dann wirst du verflucht sein. Das ist aber immer wieder gab es Heilung, wie bei Mirjam, der Schwester von Mose, die rebelliert hat gegen ihren Bruder und dann kam Aussatz auf sie und Mose ist für sie eingetreten und sie wurde frei von dem Aussatz. Oder Naaman, ist auch so eine starke Stelle in 2. Könige 5, der hat den Auftrag oder wurde durch den Propheten der Auftrag gegeben, dass ich 7-mal im Jordan baden soll und dann ist er geheilt. Also es waren immer wieder Sachen oder bei Hiskia, er sollte einen Feigenkuchen auf sein Geschwür tun und dann wird er geheilt. Also es waren immer Dinge, man sieht es von außen, die von außen auf den Menschen kamen und es waren äußere Anweisungen. Was nicht heißt, dass Gott uns nicht auch mal eine Anweisung geben kann und wir erhalten Heilung im neuen Bund, aber das ist nicht das Grundsätzliche, sondern wir bekommen im neuen Bund Heilung durch das vollbrachte Werk Jesu. Juhu, er hat es getan. Und wir stellen uns auf das vollbrachte Werk Jesu im Glauben. Wir zweifeln nicht, oh, hast du es auch für mich getan? Wir sagen, danke Herr, du hast es für mich getan und ich nehme es an und ich bin geheilt durch deine Striemen. Halleluja. Wo habe ich's? Jesaja 53, 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Frieden, Frieden, durch Frieden kommt Heilung. Wenn du immer in Unfrieden bist, hast du schon gemerkt, in Stress, ständig, Ängsten, Sorgen, dann hat es der Feind leichter, dich mit Krankheit anzugreifen. Aber dann heißt es, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, sind wir geheilt. Und im neuen Bund dürfen wir uns darauf stellen. Und sollen wir uns darauf stellen? Und müssen wir uns darauf stellen? Auf das, was Jesus gemacht hat. Und wir ehren ihn damit. Wir ehren Jesus, wir ehren sein Werk, das er getan hat. Das konnte kein Mensch des alten Bundes. Er konnte nicht sagen, die Sünden wurden, hat er auf sich genommen. Er hat meine Krankheiten getragen. Sondern es war, ja, wenn ich das und das tue, wenn ich die und die Opfer bringe, wenn ich mich total bemühe, ein richtig gutes Leben zu leben, dann wird er mich vielleicht heilen? Und du hattest auch keine Sicherheit oder keine Gewissheit. Ja, sondern Heilung kam auch nicht direkt von Gott, sondern sie kam immer durch irgendwelche Mittler. Also bis auf die Sache bei dem Auszug aus Ägypten. Oder als Mose auch in diese wunderbare Geschichte, als das Volk murrte, mal wieder in der Wüste, sauer war, passt uns alles hier nicht, dieses Manna und diese Wachteln kommen uns schon aus den Ohren heraus oder wie auch immer. Dabei glaube ich, sie waren immer jeden Tag lecker, ja, also 100%, Gott gibt nichts Unleckeres. Und haben sie gemurrt und dann kam eine Plage unter sie und dann starben viele, viele, viele, viele. Und dann sind sie doch zu Mose gerannt gekommen und haben gesagt, oh, das tut uns jetzt doch leid. Irgendwie haben wir, das Murren irgendwie motzen, maulen, nicht so gut. Und tut uns leid. Und bitte Gott um Vergebung für uns. Und hat Gott gesagt, mach eine eherne Schlange, eine bronzene Schlange. Und jeder, der auf diese Schlange sieht, wird geheilt. Mein, was für eine Gnade jetzt im alten Bund. Und es ist ein absoluter Vorschatten, worauf das Kreuz, genau. Wie powerful. Ja, Jesus ist überall schon, wenn du forschst, ja, dann siehst du ihn, er ist im Alten Testament, er ist immer wieder da oder es sind Vorschatten auf ihn. Und wer auf ihn schaut, wer auf Jesus, das geschlachtete Lamm schaut, der wird geheilt. Also wenn du noch krank bist, mit Symptomen kämpfst oder mit psychischer Belastung, schau auf das geschlachtete, gekreuzigte Lamm und du wirst Heilung erfahren. Halleluja. Oh, wir vergraben uns in ihm. Das ist wirklich, was Georg auch vorhin hatte, dieser Fokus, ja, dass der Feind arbeitet mit Hochdruck daran, uns immer von dem Fokus wegzubringen, tausend Sachen zu beschäftigen und das und das und das und das und das. Und Gott sagt, fokussier dich auf mich. Fokussier dich auf mich, auf meine Streben. Fokussier dich auf mich. Und du bist geheilt. Und du bist voll in deinem Inneren. Und du bist glücklich in deinem Inneren. Und die Sachen gelingen dir. Das ist so wunderbar. Ja, das Volk brauchte damals einen Vermittler. Mose, Elia, Elisa. Durch diese Männer Gottes geschahen gewaltige Heilungen. Also auch die Witwe von Zarpat, ja, erinnert euch an diese Geschichte, Elia, und ihr Sohn starb. Und dann hat sie zu dem Mann geschickt, Elia, zu dem Propheten. Sie ist selber gar nicht auf die Idee gekommen, ich könnte ja selber für meinen Sohn beten und mich selber auf ihn werfen, damit wieder Leben kommt. Unmöglich für das Volk. Die konnten nicht für sich beten, die konnten nicht füreinander beten, nicht Hände auflegen, Volk, ganze Volk Israel, und du bist geheilt. Das ging durch ein paar wirklich powervolle, die waren powervoll, wirklich, absolut, Elia und so weiter, Mose, die Propheten, durch sie kam Heilung. Aber wenn du nicht gerade bei dem Mann Gottes warst, dann war es schlecht mit Heilung. Halleluja, gut, dass wir im neuen Bund leben. Was nicht heißt, dass Gott nicht auch durch powervolle Männer und Frauen Gottes wirkt. Macht er durch außergewöhnliche Gaben auch. Aber was im neuen Bund das Powervolle ist, er wirkt durch jeden. Durch jeden, in dem Jesus lebt. Wir haben den Auftrag zu heilen. Halleluja, das konnte keiner im alten Bund, aber jetzt haben wir den Auftrag, einander mit Heilung zu dienen. Und wenn wir krank sind, wir können zu jemandem gehen, aber wir können auch sagen, Herr, ich nehme das, was du für mich getan hast. Ich nehme es selber im Glauben, ich gehe zu Gott und sage, Herr, durch deine Striemen, du hast es für mich getan. Und ich nehme und ich empfange gerade in dem Moment, Markus 11, 24, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet irgendwann. Nein, empfangen habt. Sag mal, habt. Ich habe empfangen. Der neue Bund ist ein Glaubensbund. Halleluja. Wenn es ein Glaubensbund ist und wir sind in diesem Bund, ist es dann unmöglich für uns, ihm zu glauben? Nein. Wenn er sagt, das ist der Bund für euch, dann können wir ihm auch glauben und sagen, es gehört mir, ich stehe da drauf, bis ich es sehe in jedem Bereich meines Körpers. Ich akzeptiere nichts. Ich akzeptiere keine Krankheit, ich akzeptiere keine Schwäche, ich akzeptiere nicht komische psychische Zustände oder Gedanken. Müssen wir klar sein, wirklich sagen, nein, Jesus hat es für mich getragen. Ich lebe nicht mehr im alten Bund, wo ich hilflos den Sachen ausgeliefert war, wenn nicht, wie gesagt, ein Mann Gottes war oder Gott souverän irgendwas mal gemacht hat. So, ich lebe im neuen Bund. Und ich habe direkten Zugang zu meinem Herrn. Der Vorhang ist zerrissen. Juhu! Er ist zerrissen, dieser meterdicke Vorhang. Er ist zerrissen. Und niemand ist daran, das wieder zu flicken, um den wieder... Ja, manche religiöse Geister, ich sag dir, die flicken an diesem Vorhang und die werden sagen, was bildest du dir ein, direkt zu Gott zu gehen, zu glauben, er hört dich bei dem, wie du lebst oder was du manchmal denkst. Hör nicht auf den Feind, hör nicht auf den Verkläger der Brüder, sondern sag, ich bin durch das Blut gewaschen, ich bin im Blut gewaschen und deshalb habe ich freien Zugang zu meinem Herrn und habe freien Zugang zu allen Segnungen, die er mir geschenkt hat. Halleluja. Er freut sich, wenn wir diese Segnungen annehmen. Er ist nicht happy, wenn sein Volk sich wie im alten Bund verhält und einfach unmündig alles mit sich machen lässt. Auf irgendwas wartet, vielleicht werde ich am Morgen geheilt, vielleicht auch nächstes Jahr, vielleicht irgendwann. Statt zu sagen, nein, Heilung gehört mir. Er ist dafür gestorben, deshalb gehört mir Heilung. Deshalb gehört mir auch Wohlstand. Bin ich verdammt arm zu sein, weil Jesus ist für meine Armut gestorben. Und es gehört mir. Oh, sag mal, Wohlstand gehört mir. Ja, nicht Mammon gehört mir, der Geist des Mammons. Immer mehr haben. mein Jet, meine Yacht, meine, was gibt's denn noch alles? Meine Häuser, meine Hotels. Haben wir schon Hotel? Fürs Reich Gottes, yes. Und du darfst auch ein Haus haben. Du darfst auch mehrere Häuser haben. Weißt du, Gott hat nichts dagegen, wenn seine Kinder reich sind. Wusstest du das? Er hat nur was dagegen, wenn das Geld und der Reichtum uns hat und nicht mehr er Nummer eins ist. Aber sag mal, er ist Nummer eins. Er ist Nummer eins. Er ist Nummer eins. Halleluja. Und wir sehen ja Abraham, es war noch nicht alter Bund, es war vor dem alten Bund, war er reich? Kamele über Kamele. Und was er alles hatte. Frauen über Frauen, das wollen wir jetzt heute nicht. Aber er war reich und der Reichtum hatte ihn nicht. Ich muss sagen, er war schon in vielem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und so hat doch uns Reichtum nicht, diese Dinge des auch, wir machen auch aus Gesundheit jetzt keinen Götzen, sondern wir nehmen das. Ja, wir machen aus unserem Körper keinen Götzen, wir machen nicht aus Seele einen Götzen, wir machen aus nichts einen Götzen. Das ist wirklich das Schlimmste für Gott. Du siehst es im Alten Bund. Deshalb musste, ich lese gerade Josua, und wie das Volk Israel das Land einnahm. Und an den meisten mussten sie den vollen Bann vollstrecken. Männer, also an einigen wurden die Männer nur umgebracht, aber oft Vieh, Frauen, alles. Aber warum war das so? Weil Gott die alle gehasst hat, die Feinde Israels. Nein, sondern weil diese Völker andere Götter hatten. Und hätten sie sie nicht wirklich ausgerottet, dann wären diese ganzen Götter von der Kanaaniter wären in das Volk Gottes gekommen. Deshalb muss das ausgerottet werden. Deshalb, wenn du noch irgend so ein Iter bei dir findest, rotte ihn aus. Rotte ihn aus. Mit der Schärfe des Schwertes heißt es immer wieder. Rotte es aus, was ein Götze in deinem Leben sein möchte. Das möchte, mag Gott auch nicht im neuen Bund, muss man sagen. Nur ist unser Kampf nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ja, Halleluja. Und er hat uns den Sieg gegeben. Sag mal, er hat mir den Sieg gegeben. Amen. Halleluja. Genau, ich komme mal zu Vollmacht. Ja, was ist der Unterschied der Autorität und der Vollmacht im Alten Bund und im Neuen Bund? Wie war es im Alten Bund? Im Alten Bund gab Gott einzelnen, wieder starken Männern Gottes, ja, Propheten, Richtern auch, eine sehr starke Vollmacht. Einen Königen auch, aber gerade auch mit übernatürlicher Power. Sie sind stark, ja, die Storys, auch du denkst echt Superman, ja, begegnet dir bei ihnen. Und sie hatten Autorität über natürliche Feinde. Es waren Menschen. Ihre Feinde waren Menschen. Sind im neuen Bund unsere Feinde noch die Menschen, die wir am besten alle ausmerzen, umbringen und einen Kopf kürzer machen? Nein. Sag mal, meine Feinde sind nicht mehr Menschen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wir dürfen dann nicht in den alten Bund zurücksehen. Auch deine Feinde sind auch nicht Politiker. Deine Feinde sind nicht Vorgesetzte. Deine, die irgendwie nicht wollen wie du. Deine Feinde sind nicht Menschen. Ja, es war ein natürlicher Kampf auf natürlicher Ebene, den sie führten. Wo ich die Story mit David, bei David und Goliath, finde ich, die schon hat echt absolut geistliche Züge. Wie hat David Goliath besiegt? Prophetisch, mit dem Wort. Er hat gesprochen. Und morgen werde ich dich den Vögeln zum Fraß geben und ich werde deinen Kopf abschlagen. So hat er geistlichen Kampf geführt. Und so führen wir auch geistlichen Kampf. Wir schlagen zwar niemand mehr den Kopf ab, auch nicht das Ohr wie Malchus. Genau, sie waren noch nicht von Neuem geboren. Sondern unser Kampf ist gegen die Mächte in der Himmelswelt. Aber das, wie gesagt, das Gute ist, dass Jesus sie schon besiegt hat. Am Kreuz. Sie sind schon besiegt. Wir kämpfen nicht auf verlorenem Posten oder irgendwie, oh, ich muss den Feind noch total besiegen, sondern uns ist immer klar, Jesus hat den Feind besiegt und alle seine Kohorten, so weiter. Genau, also interessant, lies mal echt Josua und lies, wie sie das Land eingenommen haben. Das ist echt powerful. Sie haben gegen Ai sollte Josua das Schwert ausstrecken, also richtig sichtbar, richte dein Kurzschwert gegen Ai und damit hat er also ein Symbol gemacht, dass Ai besiegt ist. Im Äußeren hat er es gemacht, ja, wir machen es im Geist. Der Feind ist besiegt und hat nichts mehr an mir. Er hat nichts mehr an uns. Genau. Der Einzelne Israelit hatte diese Autorität nicht. Sie hatten sie nur, wenn das, also das Volk hatte nur diese Autorität und wurde nicht geschlagen, wenn sie gehorsam waren, wenn sie ihren Führern und Leitern gehorsam waren. Aber wie ich schon gesagt hatte, sie hatten keine Autorität über Krankheit oder Tod. Sie konnten nicht sagen im Namen Jesus, verschwinde oder Tod weiche oder was auch immer. Sie konnten wirklich nur mit ihrem Schwert sagen, be killed. Also genau, weg von mir. Aber es ist powerful, welche Autorität zum Beispiel Elia, Elisa, auch Richter hatten. Dass zum Beispiel Elia den Jungen von der Witwe von Zarpat aufweckte, dass er die 450 Propheten des Baal schlachtete. So eine körperliche Arbeit. Also bist du froh, dass du im neuen Bund lebst? Danke, Herr. Ich meine, Gott hat ihm echt die Power gegeben. Er hatte Autorität über das Wetter. Auf mein Wort hin wird es 3 Jahre nicht regnen. Wow. Das ist Autorität. Das ist der absolute Hammer. Stark, oder? Ja, es ist richtig stark. Oder er rannte vor dem Wagen von Ahab her. Renn mal vorne so einem mehr PS, ja, Wagen, Streitwagen oder was. Der hat renn mal davor. Also Gott hat Elia zum Beispiel ganz, ganz mächtig gebraucht. Aber auch das ganze Heervolk von Israel, es ist gewaltig, wie sie das Land eingenommen haben. Aber es durfte keiner, Achan hat mal was von dem Gebannten genommen, was gebannt war und dem Herrn gehörte, hat es für sich genommen, hat es bei sich eingebuddelt in sein Zelt. Oh, dachte, naja, das ist ja so viel, ich kann es nicht einfach dahin gehen lassen. Gold, Silber, Edelstein, ich muss mir ein bisschen was für härtere Zeiten oder so zurücklegen. Das war nicht gut, weil dann haben sie nicht gesiegt, dann haben die Feinde gesiegt. Unangenehm. Und dann hat Gott es klar gemacht, echt der Hammer, durch Loswerfen kam es dann direkt auf ihn und dann hat er es zugegeben. Und dann wurde er und seine Sippe, musste umgebracht werden. Konnte sich nicht halten im Wort Gottes. Aber wir haben das Blut Jesu, danke. Oh, sonst wären wir alle schon nicht mehr hier, oder? Danke, Herr, für das Blut. Aber da siehst du auch die Power des Blutes. Wenn du das wirklich das Alte Testament liest, wird dir die Kraft des Blutes, was für ein Schutz sie wirklich ist, auch gegen wirklich die Mächte der Finsternis, die jetzt im Neuen Bund noch gegen uns stehen, was das Blut an Schutz für uns bedeutet, an Power für uns bedeutet. Nimm das wirklich immer wieder echt in Anspruch, wenn beim Autofahren oder für deine Familie, für alles einfach. Das Blut hat die Macht. Und wie ist es jetzt mit der Autorität im Neuen Bund? Jesus hat uns wie viel Autorität über den Feind gegeben? Alle. Er hat uns alle Autorität über den Feind gegeben, der nicht mehr ein natürlicher, sondern ein geistlicher Feind ist. Aber sich natürlich im Natürlichen auch ausdrückt. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Sag mal zu deinem Nachbarn, nichts wird dir schaden. Du hast die ganze Autorität über den Feind. Wuhu. Und es hat er damals 12 Jünger, dann 70 noch, die er aussandte, gegeben, das Reich Gottes zu verkünden, jede Krankheit zu heilen. Er hat ihnen alle Vollmacht gegeben, auf jede Schlange und jedes Skorpion zu treten. Und das hat er jedem, der ihm nachfolgt und ihm glaubt, hat er diese Vollmacht gegeben. Juhu! Auf Gebrechen, auf Unfälle. Ja, wir wehren auch Unfällen, ja, allem Bösen, was der Feind gegen uns bringen möchte. Und wir haben die Aufgabe jetzt auch, als neutestamentliche Gläubige dem Feind zu widerstehen. Und das Wort Gottes ist klar. Ja, es heißt in 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Willst du verschlungen werden? Nein. Bist du entschieden? Amen, wir müssen entschieden sein. Der Feind hat nichts in mir. Ich lasse mich nicht verschlingen vom Feind, sondern der wird verschlungen oder von den Engeln Gottes, die im kurzen Prozess machen. Aber wir sind nüchtern, wir sind wachsam, wir sind nicht dumm. Ja, und denken, ach, der Feind ist weit weg und hat nichts. Das heißt auch nicht, wir haben irgendwie Angst und denken, hinter jedem Busch ist jetzt ein Dämon und Hilfe, wenn ich nicht die ganze Zeit total wachsam bin, dann kann er mich die ganze Zeit attackieren und ich muss die ganze Zeit Luft anhalten, damit der Feind nicht kommt und mich schlägt. So ist es nicht. Aber wenn wir spüren, wenn du merkst, da ist ein Angriff oder du hast einen geistlichen Eindruck oder jemand in deiner Familie wird angegriffen von Krankheit, von was auch immer, jemand hier in unserer Familie wird von Krankheit, Schmerzen, was auch immer angegriffen, dann ergreifen wir unsere Autorität. Ja, wir sind nicht passiv. Das ist wichtig. Wir sind nicht passiv gegen den Feind. Der Feind will uns passiv machen oder sagen, ach du, was hast du Autorität? Hast du ja diesen blöden Gedanken gehabt und da warst du auch nicht total heilig. Und welche Autorität hast du? Schluss. Schluss und aus. Lüge des Feindes. Er ist der Vater der Lüge. Natürlich will er nicht, dass du Autorität ausübst. Natürlich will er das nicht. Dann nimmst du ihm das, sein Reich nämlich weg. Er sagt, ja, Halleluja, ich habe euch die Vollmacht gegeben. Und Schlangen, Skorpione stehen für Krankheiten, üble Umstände, immer wo der Feind uns was stehlen oder uns schlachten oder verderben möchte, was Jesus gesagt hat. Der Feind kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Also wenn du merkst, da wird das Leben im Überfluss ein bisschen von dir weggezogen, abgezogen und du lebst nicht so das Leben im Überfluss, dann musst du was dagegen tun. Dann müssen wir das was dagegen tun und sagen, hey Feind, wo du mir das Leben im Überfluss hier klauen möchtest oder auch meinen Geschwistern oder auch über die ich gesetzt bin, über meine Familienangehörigen, im Namen Jesus weiche. Und super ist, wenn du schon deine Kinder zum Beispiel früh lehrst. Also die Kinder muss nicht erst 15 werden, um irgendwas zu verstehen, sondern ich glaube schon, was weiß ich, mit 3, 4 können die Kinder das, also nicht im ganzen Ausmaß, aber verstehen, es gibt einen Feind, es gibt Jesus und es gibt auch einen Feind. Und auch ein 3-jähriges Kind, wenn das sagt, im Namen Jesus, stopp, also wenn es Jesus angenommen hat, dann stoppt der Feind. Halleluja. Und dann hast nicht mehr du die Ärger mit dem, den Ärger mit dem Kind, sondern arbeitet ihr zusammen gegen den Feind mit dem Kind. Das ist doch was, oder? Das ist so auch durch die Pubertät, würde ich sagen, gehen. Nicht gegeneinander, boah, Eltern, Kinder, die ganze Zeit Ärger. Nein, wir tun uns zusammen und zusammen gegen den Feind. Auch in Familien. Ehepaare sollten nicht gegeneinander gehen, sondern miteinander gegen den Feind. Wenn du das merkst, boah, da kommt was gegeneinander, wir gehen gegeneinander, dann sag, nee, so dumm sind wir jetzt nicht. Wir haben es erkannt, die Strategie des Feindes. Jetzt tun wir uns zusammen und gehen zusammen gegen den Feind und sagen, im Namen Jesus, nicht in meiner Ehe, nicht in meiner Familie, nicht in unseren Körpern, nicht in unseren Seelen. Halleluja, Halleluja, ja, so wird der Feind geschlagen. Halleluja, wir achten nicht auf den Feind, wir machen auch keinen Deal mit dem Feind. Naja, also ich werde die nächste Zeit vielleicht nicht ganz so powerful vorangehen, dann lässt du mich auch sicher in Ruhe, oder? Ich trete jetzt mal ein bisschen kürzer, ich gehe jetzt mal nicht so mächtig voran, dann wirst du sicher ein Einsehen haben, dass du mir dann auch nichts stiehlst. Und er wird sagen, ja, unbedingt, das machen wir. Handschlag drauf. Was sagt Jesus, wer ist der Feind? Der Vater der Lüge. Also auf solche Deals lässt sich der Feind gerne ein, aber lassen wir uns nicht ein, weil wir nicht dumm sind. Und wir herrschen in unserem Bereich. Gott möchte, dass du herrschst. Wart nicht auf jemanden oder der Pastor muss herrschen in deinem Bereich. Ja, der hat schon Autorität, aber in deinem Bereich, ja, musst du herrschen. Und es ist Würde, die er uns gegeben hat. Nein, das konnten wirklich die Menschen im alten Bund. Sie konnten es nicht, ne? Also, sie natürlich hatten sie einen Schutz, wenn sie ihrem König gehorsam waren, das taten, was er sagt. Und wenn der König vor allen Dingen auch tat, was Gott sah, wollte, dann hatten sie einen Schutz. Aber, einen allgemeinen Schutz, aber sie hatten keine Vollmacht, Autorität über den Feind. Genau, hier steht auch noch die Stelle. Jakobus 5,7, die muss natürlich unbedingt auch genannt werden. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Widersteht dem, naht euch Gott. Wir leben dieses Leben in Gott. Und dann widerstehen wir dem Feind. Wenn der Feind dann kommt, ja, wie gesagt, wir suchen ihn nicht überall, aber du guckst schon, dass in allen deinen Bereichen nicht der Feind irgendeine Macht hat oder irgendeinen Sieg hat, sondern du widerstehst ihm und er flieht. Manchmal müssen wir mehr als einen halben Tag widerstehen. Manchmal müssen wir einen Tag widerstehen, manchmal müssen wir zwei Tage widerstehen, manchmal müssen wir 100 Tage widerstehen oder wie auch immer. Aber letztlich ist es eine Grundhaltung, dass wir sagen, hey, ich widerstehe dem Feind in jeglicher, in allem. Ja, er kriegt nichts von mir. Er kriegt nichts im körperlichen Bereich, er kriegt nichts im seelischen Bereich, er kriegt meine Finanzen nicht, er kriegt meine Beziehungen nicht, er kriegt meine Kinder nicht, er kriegt meine Gemeinde nicht, er kriegt meinen Dienst nicht, das kriegt er nicht, er kriegt meine Berufung nicht. Das macht kein anderer für dich. Das musst du machen. Aber du kannst es auch. Er sagt, widersteht. Nicht lasst, ruft den großen Mann Gottes. Und ich sage nicht, dass wir uns Hilfe holen, ja, und sag, du komm mal, einer schlägt 1.000, zwei 10.000 und widersteh mal mit mir zusammen dem Feind. Und das machen wir auch immer wieder. Oder als Ehepaare. Widersteht, als Single, such dir jemanden, mit dem du, wenn du angegriffen bist, mit dem du dich eins machst und dem Feind widerstehst, wenn er gegen dich kommt. Einfach. Halleluja. Das machen wir. Was sind wir? 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk, das zu Gott gehört und ihm gehört, damit ihr die großen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Halleluja, genau das sind wir geworden. Du bist das Licht. Im alten Bund warst du noch nicht das Licht. Die Menschen waren nicht das Licht. Sie waren nicht erleuchtet. Auf einigen war die Autorität, auf einigen, ja. Aber es waren immer noch wenige. Wir sind ein Volk, das auserwählt ist. Wir sind ein Volk, das Autorität hat. Und wenn wir sagen, nein, Feind, du kommst nicht weit bis hier und nicht weiter und verlässt mein Leben und verlässt meine Angehörigen, du verlässt die Gemeinde, wo ich sehe, die will sich einschleichen oder wie auch immer, dann ist das so. Glaubst du das? Dass du diese Autorität hast? Das müssen wir annehmen und sagen, ja, das habe ich. Und das ist eine Würde, die ich habe. Halleluja. Oh, das ist so gut. Das ist unser Erbe, ein auserwähltes Volk zu sein. Und wir nehmen es im Glauben an und verhalten uns wie Könige und wie Priester. Du bist nicht eine Fußmatte. Ja, sag das zu deinem Nachbarn. Du bist keine Fußmatte. Du bist ein König und ein Priester. Halleluja. Das bist du. Wie sieht es jetzt aus mit Gehorsam im alten Bund und im neuen Bund? Müssen wir genauso gehorsam sein wie im alten Bund? Also im alten Bund solltest du gehorsam sein, dann warst du gesegnet. Wenn du ungehorsam warst, warst du nicht gesegnet. Ganz, ganz klar, eindeutige Sache. Ja? Also wenn, ne, 5. Mose 28, wenn du das und das tust, dann wirst du gesegnet sein. ganze Liste. Wenn du das und das nicht tust, wirst du nicht gesegnet sein. Oder wenn du das und das tust. Genau, das konnte das Volk Israel warten. Wenn sie gehorsam waren, war Gott mit ihnen und sie waren gesegnet. Wenn sie nicht gehorsam waren, war Gott nicht mit ihnen und sie waren nicht gesegnet. Und die Gesetze kamen von außen. Ja, Gehorsam war eine Bundesbedingung. Es war von außen. Ja, sie waren ja noch nicht von neuem geboren. Gehorsam war nicht aufgrund des vollbrachten Werkes von Jesus im neuen Bund. Weshalb bist du gehorsam? Weshalb bist du gehorsam? Wer möchte sagen? Weshalb bist du gehorsam? Weil du ihn liebst. Genau. Und davor kommt noch, weil er uns seine Liebe gezeigt hat. Deshalb sind wir nicht mehr aus Pflicht gehorsam oder weil wir Angst vor Strafe haben. Hilfe, wenn ich jetzt nicht gehorsam bin, dann gibt es einen großen Schlag. Sondern wir sind aus Liebe gehorsam. Weil wir einen einfach lieben. Weil wir einfach, boah, Jesus, ich antworte einfach mit meinem Gehorsam, mit meinem hingegebenen Leben auf deine Liebe und auf dein Gehorsam. Weil du hast mir Gehorsam gezeigt. Jesus hat den ultimativen Gehorsam seinem Vater gegenüber uns vorgelebt. Und weil er gehorsam war, das kannst du immer sehen, hat er den höchsten Platz bekommen. Also was passiert, wenn wir dem Herrn gehorsam sind? Er wird uns erhöhen. Absolut. Oh, es ist gut, oder? Er hat uns zuerst geliebt. Gehorsam ist jetzt nicht mehr die Bedingung dafür, dass Gott uns segnet, sondern es ist die Frucht. Es ist die Frucht. Es ist die Frucht seiner Liebe und es ist die Frucht unserer Liebe zu ihm. Weißt du, wenn dich jemand liebt, vielleicht weißt du es auch von deinen Eltern, der Elternteil oder hoffentlich waren es beide, aber von dem du dich geliebt fühlst, da fiel es dir doch viel leichter, dem gehorsam zu sein, oder? Normalerweise? Ist das normalerweise? Also vielleicht sagst du, ich war durch und durch rebellisch, ich war immer nur rebellisch, habe gar keine Liebe bekommen. Okay, das holt der Herr nach und vergib dir auch alle Rebellion. Halleluja. Ganz still. Hier war niemand rebellisch. War hier jemand jeweils rebellisch? Halleluja. Also immer wenn du Schwierigkeiten hast oder angegriffen bist, Gott gehorsam zu sein, von dem, was du weißt, er möchte es von dir, dann mach dir immer bewusst, boah, was hat er für mich getan? Was hat er aus Liebe für mich getan? Wie ist er gehorsam gewesen? Auch wenn er gesagt hat, Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und er hätte diesen Weg nicht gehen müssen. Der Vater hätte ihn nicht gezwungen. Aber er ist den Weg gegangen aus Liebe zu seinem Vater. Und deshalb können wir letztlich jeden Weg, auch wenn er mal durchgeht, das Leben als Christ ist nicht immer nur happy-clappy. Ja, also im Inneren sage ich, kann es immer und sollte es immer happy-clappy sein und glücklich und Glück. Aber vielleicht ist es nicht immer für deine Seele happy-clappy. Aber dann macht er immer bewusst, boah, für Jesus war es gar nicht happy-clappy. Und er ist durchgegangen. Und deshalb gehe ich auch durch, weil ich ihn liebe. Oh, weil ich ihn liebe. Liebe ist unser Beweggrund. Liebe ist unsere Motivation für alles. Weißt du, wenn es Liebe ist, dann macht alles Sinn. Dann macht alles Sinn. Alles wird so sinnvoll, was du machst. Jede Pampers wechseln oder was auch immer du machen musst oder Klo reinigen oder egal, ja. Es macht alles Sinn, was aus Liebe getan wird. Betten wechseln, egal, was du vielleicht vom Natürlichen nicht unbedingt wahnsinnig gerne machst. Aber wenn du sagst, ich mach's aus Liebe zu dir, Jesus, deshalb bin ich gehorsam. Lass mein Haus nicht verkommen, lass meinen Dienst nicht verkommen. Viele freuen sich hier schon. Wird immer besser. Und weshalb können wir auch noch leichter als auch die Menschen letztlich im Alten Bund gehorsam sein? Wen haben wir empfangen? Wen haben wir empfangen? Wen hat die Gemeinde empfangen? Den Heiligen Geist. Huhu. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und der hilft uns, der hilft uns auch. Der hilft uns, gehorsam zu sein gegenüber den Dingen, die wir tun sollen. Der hilft uns, gehorsam zu sein, unserer Berufung treu zu sein. Treu zu sein. Halleluja. Den hatten die Menschen im alten Bund nicht. Und deshalb denke ich, ist es ein Wunder, dass sie trotzdem immer wieder auch gehorsam waren, für Zeiten jedenfalls, bis sie dann wieder ungehorsam waren. Aber wir können ein gehorsames Leben führen. Wir können auch, weißt du, diese Prägungen, manchmal sind die tief, ja, wenn du dich vielleicht abgelehnt hast von einem Elternteil oder von Eltern, dann ist manchmal eine tiefe Wurzel von Rebellion noch drin. Aber du musst nicht damit leben. Wir müssen nicht mit immer kämpfen mit Gott. Und oh, ich will aber nicht gehorsam sein. Und immer ist es schwierig, Gott gehorsam zu sein. Damit müssen wir nicht leben. Sondern wir können wirklich den Herrn bitten, auch diese Prägungen und diese Sachen, vielleicht auch Entscheidungen, die wir getroffen haben, wirklich hinter uns zu lassen und abzulegen. Wollen wir das mal gerade machen? Herr, wir kommen zu dir. Bete es mal mit mir. Und ich bete um Vergebung, wo ich Rebellion in meinem Herzen zugelassen habe. Ob ich es gerecht fand oder nicht, oder gerechtfertigt fand oder nicht. Ich möchte dir gehorsam sein und nicht rumkämpfen, sondern ich möchte einfach ein Gehorsam lernen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt jede Wurzel von Rebellion und von Unabhängigkeit, von Selbstbestimmung aus mir rausnimmst. Herr, ich lege das vor dir ab. Jedes Recht, mein Leben selber bestimmen zu wollen. Und ich gebe es dir ab, weil du die Liebe bist, weil du die größte Liebe zu mir hast. Und ich muss nicht mehr rebellisch sein. Und ich muss nicht mehr kämpfen. Sondern ich schaue auf deine Liebe. Und ich danke dir, dass du mir die gleiche Liebe zu dir schenkst. Und die gleiche Beziehung, wie du sie zum Vater hattest. Danke für ein gehorsames Herz. Ich nehme es an. Und das ist mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Oh, Amen. Ein gehorsames Herz. Oh, wie Gott sich darüber freut. Dass wir ein gehorsames Herz, dass wir nicht mehr mit diesen alten Geschichten, ja, wo du als Teenie mit rumgelaufen bist. Manche, weißt du, wenn du Jesus nicht kennenlernst, du bist verdammt in alle Ewigkeit mit solchen Sachen rumzumachen. Aber wir brauchen das nicht. Gott will unser Leben unkompliziert machen. Und leicht und einfach. Und Halleluja. Erinnere dich dran, wenn es mal wieder schwierig wird, gehorsam zu sein. Ich habe da gebetet und wenn eine Rebellion aufsteigt, sagst du, runter, Schluss, aus, bin ich rebellisch. Ich habe ein gehorsames Herz. Und gehorsam ist leicht. Heiliger Geist, du hilfst mir, gehorsam zu sein. Jeden Tag gehorsam zu sein. Du bist meine Kraftquelle, der mich befähigt. Ein gehorsames Leben, ein Leben im Einklang, ein Leben im Frieden mit Gott zu leben. Ein Leben, auch weißt du, aus dem Gehorsam, glaube ich, kommt noch größere Autorität. Oh, das hat so gute Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen. Wir müssen nicht mehr mit Gott kämpfen, juhu. Wir müssen auch nicht mehr mit anderen Leuten die ganze Zeit kämpfen. Juhu, auch wie einfach wird das Leben. Du musst auch nicht mehr mit dem Teufel kämpfen, sondern wir widerstehen ihm, wir machen kein Tauziehen. Heute ist er stärker, morgen bist du stärker, heute wieder ich stärker, morgen er wieder stärker. Nein, kein Tauziehen mit dem Feind, sondern wir erklären ihn für besiegt. Weil Jesus ihn durch seinen Gehorsam, indem er sein Blut an den Altar gesprengt hat, besiegt hat. Und der Feind ist ein besiegter Feind. Halleluja. Und wir leben im Heiligen Geist und im Gehorsam. Und der Heilige Geist ist unsere große, große Hilfe. Und wir können wirklich sagen, so sehr, danke Herr. Das alte steinerne, rebellische Herz wurde entsorgt. In Jeremia 31 und Hesekiel 36 wurde es prophezeit. Er nimmt das alte, steinerne Herz aus uns. Und wir haben jetzt ein neues, ein Fleisch, nicht ein fleischliches, nein, aber ein fleischernes, ein liebes Herz. Die Gemeinde hat ein liebes Herz, das die gleiche Liebe wie Jesus hat. Du hast die gleiche Liebe wie Jesus in deinem Herz empfangen. Im neuen Bund, als wir Jesus aufgenommen haben, wurde die Liebe in uns eingepflanzt. Oh, wir lieben jetzt. Wir lieben sogar unsere Feinde, ja? Nicht die Mächte der Finsternis, aber die Feinde, die sich manchmal als Menschen verkleiden. Die lieben wir. Oh, Halleluja. Und wenn uns einer auf die eine Wange schlägt, was machen wir dann? Bist du noch im alten Bund oder bist du schon im neuen Bund? Das sind dann die Tests, die kommen. Ob du noch ein altbündischer oder ein neubündischer wirst. Rum, zurück, Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, ist nicht mehr unser Leben. Sondern wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Wir halten nicht dem Feind, also dem, den Mächten der Finsternis, dem halten wir nie unsere Wange hin. Aber wir müssen es auch nicht rechtfertigen. Wir müssen auch, weißt du, wenn Menschen auch mit dir, die vielleicht noch eine Belastung haben, wenn sie mit dir streiten wollen, warum bist du verpflichtet, mit ihnen zu streiten? Bist du verpflichtet, auf diese Kämpfe einzugehen, die der Feind so anbietet? Frag, bevor du einen Kampf kämpfst, frag, ob es sich lohnt. Lohnt die Kraft? Lohnt es sich, dass ich die Kraft dafür verwende, mit dem zu kämpfen? Ich sage nicht, dass man nicht Dinge anspricht, dass man Dinge klärt und so weiter, unbedingt. Aber lohnen fleischliche Kämpfe sich? Tauziehen mit anderen Menschen? Besser wissen, Recht haben? Lohnt sich nicht, oder? Wir sind frei gemacht. Halleluja, wir sind eins mit Jesus. Er lebt in uns und seine Liebe ist in uns und kommt aus uns hervor. Ich glaube, das ist mit das Größte, was im neuen Bund, da werde ich noch eine Stunde auch mit drüber halten, was aus uns hervorkommt, ist die Liebe Gottes. Seine Liebe ist in uns. Das ist das größte Kennzeichen der Neuschöpfung. Dass wir seine Liebe haben und dass wir anders reagieren als die Welt. Und dass wir auch unsere Wange hinhalten können. Halleluja. Nicht gegen die Mächte der Finsternis. Da sind wir ganz klar. Und da lassen wir nichts zu. Da lässt du nichts zu. Sag mal, ich lasse nichts zu. In meinem Verantwortungsbereich gar nichts. Die lieben wir nicht. Die müssen wir auch nicht lieben. Die liebt auch Gott nicht. Aber wir lieben die Menschen. Auch wenn sie komisch sind. Auch wenn sie mal verletzen, was auch immer. Aber wir lieben. Und die Liebe ist unser größter Schutz. Das ist unser Schutz. Das ist der Schutz unseres Herzens. Und der Schutz für unser Herz. Halleluja. Bist du froh, im neuen Bund zu leben? Voll mit der Liebe? Voll mit seinem Sieg? Voll mit Autorität? Mit Kraft? Voll mit Heilungspower? Dass du ein heiles Leben, gesundes Leben leben kannst? Und Heilung weitergeben kannst? Liebe weitergeben kannst? Danke, Herr. Ja, lass uns ihm mal wirklich noch einen richtigen Dankeschön-Applaus geben. Danke, Herr. Wir danken dir so sehr, dass du gehorsam warst bis zum Kreuz, dass du uns deine Liebe gegeben hast, dass du uns Heilung gegeben hast und dass wir, wenn wir auf dich schauen, geheilt sind und dass wir gehorsam sein können. Halleluja, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Und Amen. Halleluja. 5 Minuten Pause. Halleluja. Dann geht es weiter mit einer powervollen Stunde, auf die ich mich schon freue.